sind Heads, Skinner, Boss und James, der Horror-Pimp. Ich bin ein Meister der Zeremonie, denn ich fick die Hohepriesterin. Kontrollier Schlampen mit Gedanken, bringe Juggalo-Bitch zum Rampen und nehme dir die Waffe ganz einfach aus der Hand. Ich fick das ganze Land, fick deine Weste, sitz im Versteck und schreib die Texte wie die Wirtschaft, die Gesetze. Ich hasse dich so sehr, ich trete mit der Uzi durch das Zeitportal und töte all unsere gemeinsamen Vorfahren. Ey, du bist die größte Missgeburt auf dem Planeten und wirst in der U-Bahn von Rentnern zusammengetreten. Wir nehmen deine Bitch mit ins Labor und bringen deutschen Rap auf den neuesten Stand der Forschung. Krieg ist erst vorbei, wenn's keine Munition mehr gibt. Deswegen schiebt die Bitch noch eine Schicht in der Fabrik. Wir sind keine Menschen, wir sind Battle Rap Computer. Meine Crew kommt aus der Hölle, deine von dem anderen Ufer. Krieg ist erst vorbei, wenn's keine Munition mehr gibt. Deswegen schiebt die Bitch noch eine Schicht in der Fabrik. Wir sind keine Menschen, wir sind Battle Rap Computer. Meine Crew kommt aus der Hölle, deine von dem anderen Ufer. Einmal musste ich mich entscheiden zwischen Rap und einer Frau. Aufgrund von mangelnden Beweisen bin ich heute nicht im Bau. Deine Flows finden höchstens Taubstumme gut. Ich hab nur Spotlight auf mir bei einem Ausbruchsversuch. Leute fragen, warum ich alles kaputt machen muss. Kein Plan, ich mach's immer einfach unterbewusst. Fick Koks, meine Gang zieht Schwarzpulver und bringt 16 Punchlines in jedem ihrer Parts unter. Ich hebe dein Grab aus und lege dein Sarg rein. Triff mich in einem Parkhaus, warten mit der 4-5. Jeder mit Herz ist schwul in meinen Augen. Bitch, ich hasse Kippen, lass den Waffenlauf nur rauchen. Ich hasse Rap wie 187 und hör lieber Carlo Koks. Du hast viel im Kopf, zum Beispiel eine Ladung Schrot. Ich ermorde dich am Mai in Rekordgeschwindigkeit, während Headskin mit der Axt sofort zu Hilfe eilt. Krieg ist erst vorbei, wenn's keine Munition mehr gibt. Deswegen schiebt die Bitch noch eine Schicht in der Fabrik. Wir sind keine Menschen, wir sind Battle Rap Computer. Meine Crew kommt aus der Hölle, deine von dem anderen Ufer. Krieg ist erst vorbei, wenn's keine